ging in diese Nacht missmutig. Als er aus der Disco kam, war sein Gesicht blutig. Seit Tagen besuchte er nicht die Schule. Er hatte Angst, im Trubel findet ihn die Kugel. Es begann mit dem Herziehen nach Berlin. Ein Neuanfang, Mutti und er entschieden, vor dem Vater zu fliehen in dieser Riesenstadt, in der sie einen Traum und Perspektiven hat. Und er musste sich völlig neu orientieren. Er wollte Freunde finden, doch musste Leute studieren. Rap gab ihm Halt in diesen einsamen Tagen. Keiner, der ihm zuhört, keine Antwort auf Fragen. In der Schule gemieden, Lug und Intrigen. Er und die Leute waren so grundverschieden. Er beobachtete Typen beim Dealen von Tüten. Die Leute abziehen, sie lassen sich nichts verbieten. Er fand das nice, er wollte auch so sein. Aber ohne Freunde wäre das ein Teufelskreis. Auf dem Weg heim sah er dieses Poster, Party also raus, weil da wohl was los wär. Er machte sich schick, fühlte sich wie ein Großer, ging im Club an die Theke, Wodka mit O-Saft, nach zwei, drei Gläsern rauf auf den Dancefloor. Er spürte den Takt durch den Beat im Ohr und fing an, sich beim Tanz zu entfalten. Auf dem Weg zum Klo traf er fiese Gestalten, die Typen vom Schulhof, die Drogen verwalten, bloß die Ruhe bewahren und sich cool verhalten. Einer spricht ihn an, ganz ruhig und entspannt, fragt ihn dann, ob er ihm weiterhelfen kann. Er macht einen Witz, alle lachten mit. 20 Euro für'n Trip, so schien die Sache geritzt. Der Abend war der Hit, er ging mit den Jungs mit. In dieser Nacht begann das eigentliche Unglück. Sie baten ihn, steig in die Geschäfte mit ein. Sie bieten Sicherheit, das wird auch fair geteilt. Man scheffelt Cash, doch mit viel Risiko. Erst vercheckst du Gramm für Gramm bis zum Kilo do. Er willigte ein, er wollte so sein. Mit diesen Leuten als Freunde hast du keinen Feind. So begann er im Park Kunden zu bedienen. Der Erfolg, er kam, doch nicht der Verdienst. Er rief den Dealer an, fragte, was los sei, wo sein Lohn bleibt, er sei in der Probezeit. Doch ich brauch die Kohle jetzt, sagte er, schon fast genervt. Sein Dealer sagte nichts mehr, er atmete durch. Nach einer kurzen Pause sagte er, okay, du bekommst 2000. Nächsten Monat musst du alles zurückgeben, 2000 Euro plus Zinsen und Spesen. Er wusste nicht, ob er darüber lachen soll. Er war nur froh, denn endlich waren die Taschen voll. Er ging los in den Park, hat die Kohle parat, wollte auch auf den Markt, doch sie zogen ihn ab. Keine Kohle mehr, wo krieg ich nur Kohle her? Und auf einmal stand er vor einem Schuldenberg. Er ging in die Bar, wo er die falsche Frau traf. Sie sagt, sie sei vergeben, doch es war ihm egal. Er sah sie mehrmals, bis es endlich geschah. Sie lenkte ihm ab von diesem Schicksalsschlag. Und dann eines Tages kam der Tag X unterwegs mit ihr, als er sein Dealer trifft. Ein Schlag aus dem Nichts im Disco-Licht. Du hast mich abgezogen und meine Frau gefickt. Thank you.